In einer von den Plaggenhütten weinte ein Kind und eine Frau sang. Ah ja, Vivi, Kinds löbte nu bi mi. Wie wild dat nu ganz anders magen Heinschall in die Eierslappen. Ah ja, Vivi.